wunderschön, nett und gütig und liebend und sanft, Mut und Wärme und Bonbons und Herz. Pfefferminz, bunte Blumen und Häschen und Lieder in einem Konzert. Und die Sonne scheint hell für dich und mich. Lass die Seele einfach baumeln. Mach doch einmal nur, was du machst. Die Wolken sehen weich aus wie Schäfchen an einem faulen Tag. Vor Freude singen, Händchen halten und Kirscheiscreme schlecken und Freunde, die sich gut verstehen. Ja, wir lassen es locker angehen. Mal sehen.